Aber in Deutschland gehört ihm nur noch ein Jahr. Manchen Freund findet er hier nicht mehr vor. Der eiserne Gero ist 965 gestorben. In dem von ihm selbst gestifteten Kloster Gernrode hat er seine Ruhestatt gefunden. Auch Wilhelm von Mainz, der Sohn des Kaisers, weilt seit 968 nicht mehr unter den Lebenden. Der Tod hat allerdings die Gründung des Erzbistums Magdeburg erleichtert, auch Merseburg entsteht nun. Im März 973 hält der Kaiser zu Quedlinburg seinen glänzendsten Reichstag ab. Es ist, als ob die Welt vor dem großen Manne zu Füßen läge. Als getreuer Vasall ist der Böhmenherzog erschienen, der Pole hat seinen Sohn geschickt, Rom, Benevent und Byzanz haben ihre Vertreter entsendet. Später trifft noch eine Gesandtschaft aus Afrika ein. Alle kommen sie mit vollen Händen und es ist, als ob eine Ernte des Lebens eingebracht würde. Wie sicher ruht dieses Kaisertum in den Angeln der sächsischen Macht und in der Persönlichkeit des gewaltigen Kaisers, den auch seine Familienmitglieder den Löwen nennen. Wäre diesem Manne doch das Alter seines Großvaters Otto des Erlauchten beschieden gewesen. Hier, wie 200 Jahre später bei dem tapferen Barbarossa, schneidet der Tod grausam noch unausgeschöpfte Kraft. Bald nach dem Reichstag erhält der Kaiser die Kunde, dass Billum, der zweite Paladin des Slawenkrieges, gestorben ist. Kurz danach wird er selber am 7. Mai 1973 in der Pfalz Menleben, wie sein Vater erst knapp 60 Jahre alt, vom Tod ereilt. Schon zu seinen Lebzeiten wird er der Große genannt. Was er tat, wird in Segen oder Fluch Jahrhundertwerk. Er begründet jene Staatsmaxime, die sich auf die Bischöfe und Reichsäbte als Träger staatlicher Funktionen stützt. Die geistlichen Fürsten, die dem Reich bis zu seinem Untergang ihr Gepräge geben, sind ottonischen Ursprungs. Die Reformation räumt nur zum Teil mit ihnen auf. Das System lieferte dem Reich treue Helfer, nennen wir nur Bruno, Willigis und Reinhard von Dassel. Durch den Aufstieg des Papsttums wurde es aber schließlich eine Quelle des Unglücks. Doch diese Wende trat erst 100 Jahre nach Ottos Tode ein und nichts in der Welt ist für die Ewigkeit bestimmt. Ebenso steht es mit dem Kaisertum, von dem nach unerhörtem Glanz für das deutsche Volk im Ganzen genommen ebenso unerhörtes Unheil ausgegangen ist. Die späteren Herrscher folgten Otto auf der Bahn der Kaiserkrönung jahrhundertelang. Von seinem Werk lebt sogar noch etwas in der seltsam einmaligen Person des Kaisers Franz Josef, also 900 Jahre nach ihm weiter, als längst das Reich schon gestorben. Ja, es lebt in der Tatsache, dass Bismarck seinen Herrn im Spiegelsaal von Versailles nicht zum deutschen König, sondern zum deutschen Kaiser proklamierte. Das Heilige Römische Reich, wie dieses seltsame Reichsgebilde immer genannt wird, hat für lange Jahrhunderte deutsches Geschick mit italienischen Angelegenheiten verknüpft, den deutschen König durch die Kaiserkrönung in ein Verhältnis zum Papste gebracht, das Macht, Sicherheit und Ansehen der Kirche und ihres Hauptes auf die Dauer ebenso unerhört steigerte, als das Reich in seinem Gefüge aufgelockert wurde und die Geltung der deutschen Königskrone sank. Die besten Lebensjahre unserer besten Kaiser, verströmtes Blut, zerstörtes Leben vieler Söhne Deutschlands, alles geopfert für ein fremdes Volk und eine übernationale Macht und als Gegenleistung eine gewiss berauschende Würde, aber ohne dauernden Gewinn. Es ist die gigantische Danaidenarbeit der deutschen Könige des Mittelalters, in das tausendfach durchlöcherte italienische Fass immer wieder deutsche Redlichkeit und Kraft geleitet zu haben, wovon schließlich nichts der deutschen Nation zugute kam. Allerdings, wie hätte man Italien fernbleiben können? Im Herzen Europas und unmittelbar nördlich der Apenninenhalbinsel gelegen, mit seinem Volksraum den langgestreckten Hochkamm der Alpen von Monte Rosa bis zum Brenner und Predil beherrschend, ja sogar an einzelnen Stellen, insbesondere in Südtirol noch weit darüber hinaus vorgreifend, musste Deutschland zwangsläufig nach dem Süden blicken. Das Vakuum an politischer Kraft in dem Italien der gestürzten Langobardenmacht musste die Schwerkräfte Deutschlands in Bewegung setzen, auch ohne den päpstlichen Hilferuf, einfach weil hier überschüssige Kraft war, die der gesegnete Süden lockte, während kein anderes Volk in Europa, auch das französische nicht, zur gleichen Zeit einzugreifen vermochte. Da aber dieses Italien keine deutsche Bevölkerung mehr besaß, war zugleich jede Machtbegründung im Süden auf Sand gebaut und musste alle Menschenalter durch den Einsatz deutscher Kraft wieder erneuert werden. Günstigenfalls aller Menschenalter. Allerdings sind die deutschen Stämme auf diesen Zügen nach dem Süden erst recht zu einer Einheit zusammengewachsen. Aber das wäre auch gegen die Slawen und Magyaren möglich gewesen und hätte hier dauernden Gewinn gebracht. Wenn so das Schicksal uns den winkenden Siegespreis im Osten verkümmern ließ, so hat die deutsche Südpolitik doch wenigstens unseren Siedlungsraum gegen Italien durch fast 1000 Jahre gesichert und uns die bedeutungsvollen Handelswege nach der Adria offen gehalten. Otto der Große hat zudem wie nach Süden so auch nach beiden Ostrichtungen hin seinen Mann gestanden, und wenn auch die Zukunft nur einen Teil der Verheißungen von 955 erfüllte, so stehen doch die Ostmark Österreich und im Grunde auch die spätere Mark Brandenburg, die beiden weltgeschichtlichen Schöpfungen deutscher Kolonisatorengeistes, auf den Schultern des von diesem Kaiser Errungenen. So weist sein Werk überall weit über seine Zeit hinaus. Durch den Erfolg seiner Bischofsverfassung ist Otto über sein Vorbild Karl den Großen hinausgewachsen, der ihn durch die größere Weite seiner Unternehmungen und seiner Interessen übertrifft. Der Sachse hat kein Aachen gefunden. Sein Königtum muss in dem naturalwirtschaftlichen Deutschland immer noch von Pfalz zu Pfalz ziehen, mit allen Vorteilen dieser Allgegenwart, mit allen Nachteilen, deren schwerster war, dass sich so kein dauernder Mittelpunkt in dem weit gedehnten Reiche bilden konnte. Otto hat nicht jenes Maß der Bildung besessen wie Karl. Die sogenannte ottonische Renaissance mit ihrem eifrigen Studium der Antike und ihren Dichtungen in lateinischer Sprache ist nicht Sache des Rufes, sondern der in den Klöstern herangereiften Gelehrsamkeit. Doch wird uns berichtet, dass der Kaiser St. Gallen besucht und dessen berühmteste Gelehrte Notker und Totillo mit Auszeichnung behandelt habe. Während sein Sohn sich gleich auf die Bücher des Stiftes stürzte und die wertvollsten mit sich nahm, wird den alten Kaiser wohl mehr die Musterwirtschaft, Zucht und Ordnung des Klosters angezogen haben. Otto der Große ist einer der realsten Politiker unserer Geschichte. Dieser Niedersachse steht wie ein Fels des Selbstvertrauens und der Zuversicht da, wie ein Heros schon zu Lebzeiten hoch über seinen Zeitgenossen. Die Päpste blieben tief unter ihm. Die Kraft seines Lebenswerkes ist am besten dadurch gemessen, dass es im Wesentlichen aushielt, als über das Haus des Kaisers das schwerste Unheil hereinbrach, der hochbegabte Sohn erst 28 Jahre alt starb und der überaus reizempfängliche Enkel durch den Mangel einer väterlichen Hand, allzu feiner Erziehung und die ewigen Nachteile der Vormundschaft in falsche Richtung gedrängt, keine Zeit fand, zum Manne auszureifen.